Vor wenig mehr als einem Jahr standen wir hier auf dem Platz auch mit unserem Mikrofon und sahen auf die geöffnete Tür über der Freitreppe und ein Sarg wurde hinausgehoben und Kränze, Schleifen und Fahnen. Und der Sarg Stresemanns, des Staatsmannes der Republik, wurde hier vor dem Denkmal des Reichsgründers aufgebahrt zu einer Feier großer allgemeiner Volkstrauer. Da, wo damals zwischen der Freitreppe und dem Bismarck-Denkmal Stresemanns Sarg aufgebahrt stand, da hat heute die Ehrenkompanie der Reichswehr in langer Front Aufstellung genommen, die den Reichspräsidenten grüßen wird, wenn er auf der Treppe erscheint. Mit den Spielleuten stehen sie hier, noch in Rührt euch, die Gewehre waren bis zu diesem Augenblick zusammengestellt. Jetzt hat jeder der Feldgrauen das Gewehr bei Fuß zu stehen. Und die Blicke unter den Stahlhelmen, die die Stirn fast abdecken, sind alle zur Freitreppe gerichtet, um den Reichspräsidenten im rechten Augenblick zu sichten. Und die Treppe herniedergehend ist ein Spalier von Schuberbeamten aufgestellt. Durch diese Reihe wird der Reichspräsident hindurchgehen. Hinter der Front der Ehrenkompanie eine zivile Front, eine Reihe von Autos, auf deren Verdeck die Operateure des Tonfilms und des Films mit ihren Apparaten Aufstellung genommen haben. Und auf den verschneiten Stufen des Bismarck-Denkmals Fotografen und Kinooperateure. Und dahinter dann ist ein Seil quer über den Platz gespannt. Dieses Seil bezeichnet die äußere Markierungslinie. Bis zu dieser Stelle dürfen die Mitfeiernden hier auf dem Platz vordringen. Sie hören Kommandorufe, das Gewehr über, die Gewehre liegen über der Schulter, die Spielleute richten sich zurecht. Es kommt Bewegung hier oben auf der Höhe der Treppe, scheint man den Reichspräsidenten schon zu sichten. Die Regimentsfahnen, die Traditionsfahnen, die im Sitzungssaal Aufstellung hatten, werden die Treppe herniedergetragen. Über 40 alte Regimentsfahnen. Der Zug der Fahnen bewegt sich auf die feldgraue Front der Ehrenkompanie zu. Traditionsfahnen nehmen an der Spitze der Ehrenkompanie Aufstellung. Der Reichspräsident selbst ist noch nicht zu sehen. Man hat also noch Zeit, hier über den Platz wegzuschauen und sich das Bild hier draußen anzusehen. Fahnen auf den Dächern ringsum. Und wieder die beiden großen weißen Fahnenmasten hier links und rechts vom Bismarck-Denkmal. Die Bassins, der Springbrunnen und die Rasenflächen um die Bassins herum, schneebedeckt und wie in einem großen Schwarz-Weiß-Bild über dem wenigen Schnee, den man sieht, das kahle, nackte Geäst der Tiergartenbäume. Ich sehe Zylinder zwischen den Säulen auftauchen, aber es ist noch nicht der Reichspräsident. Der würde sich wohl auch ankündigen durch das Hurra-Rufen der Menge hier, die den Blick in die Halle durch die geöffnete Tür freier hat, als ich ihn hier habe von der Seite her. Aber ich darf Ihnen in der Zeit gleich noch etwas erzählen von dem, was sich im Sitzungssaal zugetragen hat. In der Zeit, während wir hier draußen auf dem Reichspräsidenten warten. Der Sitzungssaal schien mir so schön geschmückt wie nie. Es war nur wenig Fahnenschmuck zu sehen, aber viel Grün und viel Blumen. Das ganze Präsidentenpult hinter weißem Flieder versteckt und inmitten dieser Fliederblüte eine große bronzene Büste des Altreichskanzlers und links und rechts von der Bismarck-Büste Fahnenträger der Reichswehr mit 6 alten Fahnen, die schon am Tage der Reichsgründung vor 60 Jahren im Spiegelsaal des Versailler Schlosses aufgestellt standen. Und rings dann um das halbe Viereck des Sitzungssaales an den Wänden herum die Traditionsfahnen, deren Ausmarsch wir eben hier gesehen haben. Und Sie haben den Präsentiermarsch dazugehört, während die Fahnen über die Treppen niedergetragen wurden. Viele Uniformen waren im Saal überhaupt zu sehen. Nur eine Inschrift sah man an der Stirnseite des Saales unter dem großen Reichsadler Einigkeit und Recht und Freiheit. Ein neuer Kommandoruf, neue Bewegung auf der Höhe der Freitreppe. Diesmal dürfte es der Reichspräsident sein, der gesichtet wird. Ja, der Reichspräsident erscheint. Ehrengruß der Kanonen, drüben von Koll her. Die Fahnen strecken sich hoch zum Gruß der Reichspräsidenten. Der Reichspräsident auf der Freitreppe, im Spalier der Schubo. Frei, wie wir es in den Vorjahren mit Freude sehen konnten, schreitet der Präsident die Stufen nieder, von niemand gestützt, sich selbst nicht stützend. Jetzt sind wir den Hut vom Kopf, Hurra rufen von allen Seiten, Hüte schwenken. Der Reichspräsident auf den letzten Stufen der Freitreppe. Der Reichspräsident auf dem Gang zur Spitze der Ehrenkompanie. Zu den hochpräsentierten Fahnen, den alten Regimentsfahnen. Mit dem bloßen weißen Haar sieht man den Reichspräsidenten jetzt hinter dem Kreis seiner militärischen Begleitung zur Fahnenspitze der Ehrenkompanie gehen. Weiter an den Fahnen vorüber zu den Spielleuten. Hurra-Rufe von der Tiergartenseite her. Die ganze lange Front schreitet ihr entlang bis zum letzten der Spielleute. Jetzt steht er vor den Trommlern. Jetzt geht der Tambourstab salutierend vor ihm hoch. Jetzt geht er zurück, die ganze Front ab, wieder an den Spielleuten vorbei. Jetzt macht er Halt und winkt einen Herrn der militärischen Begleitung heran, lässt sich eine Auskunft geben. Der taktschlagende Dirigent der Spielleute unterbricht das Taktschlagen und steht stramm aufgerichtet vom Reichspräsidenten, der einen Augenblick vor ihm Halt macht. Der Reichspräsident hebt grüßend den Zylinder an den Kopf, während er jetzt an den Fahnen vorübergeht. Das weiße Haar des Reichspräsidenten unter den wehenden alten Regimentsfahnen. Der Reichspräsident am Flügelmann der Ehrenkompanie. Er prüft die gerade Richtung der Linie ab. Jetzt schreitet er die Front weiter. Langsam. Ein Gruß an die Kompanie, lauter Antwort der Soldaten an den Reichspräsidenten.